Am 16. März sprach Alan Posener auf Einladung des Bildungskollektiv BIKO bei Radio Frei über sein neues Buch Benedikts Kreuzzug. Für das Bildungskollektiv ist Posener kein typischer Referent. Er ist Redakteur bei der Tageszeitung Die Welt, die im Springer Verlag erscheint und dem konservativen Spektrum zugerechnet wird. Für das BIKO ist es kein Widerspruch, ausnahmsweise einen Referenten einzuladen, der einer politischen Strömung angehört, mit der wir ganz und gar nicht übereinstimmen. Denn auch wenn wir Poseners radikal-liberale Haltung in vielen Einzelstimmen nicht teilen, können wir seiner Kritik an Religion im Allgemeinen und am Papst im Besonderen einiges abgewinnen. Viel Vergnügen bei dem Vortrag von Alan Posener vom 16. März, ergänzt durch Auszüge aus der nachfolgenden Diskussion. Ja, vielen Dank für die Vorstellung und vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind, so zahlreich an so einem Abend zu einem etwas spröden Thema. Ich weiß, es ist, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, dass es nicht mehr sind, aber ich freue mich, jede Gelegenheit nach Erfurt zu kommen, und ich freue mich natürlich irgendwie von der Rosa, als Springer-Journalist von der Rosa-Luxemburg-Stiftung irgendwie gefördert zu werden. Das ist ganz toll. Wer mich googelt, wird wissen, dass viele meiner Positionen völlig unvereinbar sind, sicherlich mit den Positionen, die dieser Bildungsverein und gar die Rosa-Luxemburg-Stiftung vertritt. Das sage ich mal vorweg, damit das klar ist. Ich bin ein großer Anhänger des liberalen Kapitalismus und finde, dass wir vollkommen zu Recht den Afghanistan-Krieg führen, habe den Einmarsch in Irak richtig gefunden und finde ihn noch heute richtig, und bin ein Zionist. Ja, noch irgendwelche üblen Dinge. Wird sich noch alles zeigen. Also, das sage ich mal vorweg, weil ich mich auch nicht anbiedern will. Biografisch gesehen, um auch das zu sagen, bin ich ein Renegat, denn ich war von 1970 bis 1977 Mitglied der maoistischen KPD-Aufbauorganisation, die sich später KPD nannte. Danach ging ich in den Schuldienst, wurde Beamter auf Lebenszeit, kurze Zwischenphase, Berufsverbot, nahm aber damals in Berlin nicht ganz so ernst, und habe mich dann selbstständig gemacht, und als ich vollends pleite war als selbstständiger Autor, ging ich dann halt zu Springer, der nett genug war, einen Menschen mit der Vergangenheit zu sehr angenehmen Konditionen einzustellen. So viel also auch zu dem Fördern des Feindes und so weiter. Ärger habe ich natürlich auch mit dem Verlag natürlich gekriegt, weil ich außerdem ein Querulant bin. Gewisse Berühmtheit bekam ich, als ich Kai Diekmann von der Bild-Zeitung öffentlich in meinem Blog Apokalypso angriff, wegen seines Buches über die 68er. Das hat der Verlag dann auch als unkollegial kritisiert. Ich werde also wahrscheinlich nie Chefredakteur irgendeines unserer Organe werden, aber das ist auch nicht so schlimm. Chefredakteur sein ist auch ein schwieriger Job. So, jetzt dieses Buch, ehrlich gesagt, hat mit dieser Auseinandersetzung mit Diekmann in gewissem Sinne etwas zu tun. Kai Diekmann ist ja Katholik, was ja man sein darf, und papsttreu, was man ja auch sein darf. Und von ihm stammt ja die berühmteste Bildzeile aller Zeiten wahrscheinlich: Wir sind Papst. Und eine geniale Zeile, muss man sagen, an dem Tag, als Benedikt gewählt wurde. Wir sind Papst, hieß auch mein Blogbeitrag, mit dem ich Diekmann kritisierte. Und dieses Buch ist eigentlich auch der Versuch zu zeigen, warum es sich eigentlich nicht gehört für ein Medium, in einem, das sich wie die Medien des Springer Verlages verpflichtet fühlen, der Demokratie und der sozialen Marktwirtschaft und der Aussöhnung mit dem jüdischen Volk und Israel, diesen Papst zu unterstützen, weil er nach meinem Dafürhalten alle diese Prinzipien, die berühmten Springer-Prinzipien, diese geheimen Dinge, die wir alle unterschreiben müssen, die sind ja nicht geheim, Sie können ja im Netz nachlesen, was wir unterschreiben müssen. Wir müssen eben unterschreiben, dass wir als Springer-Redakteure eben für die Demokratie sind, für die Marktwirtschaft, für die Aussöhnung mit dem jüdischen Volk, für die Freundschaft mit Israel und seit 9/11 für das transatlantische Bündnis eigentlich, Selbstverständnis, also Selbstverständlichkeiten für ein staatstragendes, will ich sagen, Medium in Deutschland. Heute im Übrigen hatten diese berüchtigten Springer-Richtlinien einst einen, glaube ich, besseren und größeren Sinn als heute. Springer gründete ja einen Verlag mit damals nach dem Krieg mit lauter Konservativen, von denen einige, nicht Springer selber, relativ braun angestrichen waren. Er gab ihnen eine gewisse Heimat. Er wollte sicher gehen, dass keiner von diesen Leuten seinen konservativen Impulsen so weit nachgab, dass er das in Frage stellte, was für Springer klar war, nämlich dass der Verlag eine Stütze der Demokratie, der westlichen Allianz der Aussöhnung mit den Juden sein sollte. Daher die Springer-Richtlinien. Heute ist das, was diese berühmt-berüchtigten Springer-Richtlinien sind, sozusagen Selbstverständlichkeiten in Deutschland. Auch in der Linken. Das zum Hintergrund dieses Buches. Ich will aus der Einleitung ein bisschen was vorlesen, damit Sie so einen Geschmack von dem Duktus haben. Dann sage ich kurz zu den einzelnen Kapiteln etwas. Und vielleicht haben wir dann schon Lust, miteinander ins Gespräch zu kommen. Zu bestimmten Fragen, vielleicht auch nicht, aber ich würde es begrüßen. Aber ich fange einfach an, weil sonst... Na, vielleicht fange ich noch nicht an. Noch einen Punkt vorweg. Es war, als ich so jung war wie Sie, eigentlich eine Selbstverständlichkeit, nicht nur für mich, sondern für die gesamte Soziologie, dass der Fortschritt der Moderne gleichbedeutend sein würde mit einem Rückgang der Religion und des Glaubens überhaupt. Wir traten ein in eine Gesellschaft, in ein Zeitalter, das, was auch immer es sonst an Schrecken beherbergen würde, vor allem rationalistisch sein würde. Spätestens als zwei Flugzeuge in die Twin Towers von New York flogen, das Symbol des Kapitalismus, das Symbol der Moderne, das Symbol der materialistischen, nicht-religiösen Gesellschaft, spätestens seitdem muss man von einer Rückkehr der Religion sprechen, und zwar mit einem Knall, aber natürlich eigentlich schon viel früher, spätestens mit der Fatwa gegen Salman Rushdie, Fatwa des iranischen Revolutionsführers Khomeini. Seitdem überlegt man sich zweimal, bevor man zum Beispiel einen Roman gegen den Islam schreibt. Die Geschichte mit den Mohammed-Karikaturen ist ein billiger Nachklatsch, wenn man will, von diesem Ursprungsfatwa der auftrumpfenden iranischen Revolution. Es ist aber eben das, was wir am radikalen Islam bemerken können, nur Teil eines größeren Phänomens, nämlich der Rückkehr der Religion. Aus welchen Gründen auch immer. Irre werden an der Moderne zum Beispiel, irre werden an der scheinbaren Sinnlosigkeit eines Daseins auf einem kleinen Planeten, am Rande einer Galaxis, die ihrerseits am Rande und so weiter, die sich sinnlos durch den Weltraum drehen und irgendwann auch aufhören wird zu existieren. Diese ganze, es ist schwer, diese Moderne auszuhalten. Die Verlockungen, Sie haben es in Ihrer Reihe ja behandelt, die Verlockungen sind da zu sagen, ich finde den Sinn hier und jetzt und ich habe eine Autorität, die mir diesen Sinn gibt und es sind Gewissheiten statt Ungewissheiten und so weiter. Und dazu gehört auch die katholische Renaissance, die besonders mit den Namen Johannes Paul II., also dem Vorgänger des jetzigen Papstes, und dem deutschen Papst Josef Ratzinger Benedikt XVI. Verbunden sind. Ich will eine kleine Anekdote vorwegschicken. Dieses Buch habe ich, also das Konzept dieses Buch habe ich Frühsommer 2008 entwickelt, etwa 2 Jahren. Und habe es meiner Agentin gegeben und sie ging dann mit dem Konzept zu den Verlagen. Und ich habe ja für verschiedene Verlage schon geschrieben, auch große Verlage. Und all die Verlage, die mich kannten, sagten zu ihr, ja, wir mögen ihren Autor, aber muss es gerade dieses Thema sein? Dies war vor 2 Jahren. Das ist nun echt, also das passt nicht. Dabei waren Pro-Benedikt-Bücher in all den Auslagen drin. Das war genau der Grund, warum es nicht passte. Wir waren 3 Runden durch die Verlage. Mittlerweile waren wir bei solch kleinen Verlagen angekommen, dass ich zu ihr sagte, pass auf, ich schreibe ein anderes Buch, ich habe keine Lust, ich gebe dieses Manuskript nicht einem Verlag, das kein Geld hat für Werbung und so weiter und wo das dann ich nur die Arbeit habe und nicht auch noch den Ruhm. Von Geld wollen wir ganz schweigen. Dann ging ich Skifahren und mitten auf der Piste, mitten im Schneesturm, klingelt mein Handy und es ist meine Agentin, die sagt, sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich sage, keine Ahnung. Und dann erzählte sie mir die Sache mit den Pius-Brüdern und dass die ganzen Verlage jetzt bei ihr anrufen und das Buch nun doch haben wollen. Die wollten es dann, dies war also Januar 2009, sie wollten es bis zum April haben. Und jetzt beginne ich mit meiner Lesung. Von Papst Johannes Paul II. Hieß es, er wolle 2 Revolutionen rückgängig machen. Die russische und die französische. Die Anekdote enthält mehr als nur ein Körnchen Wahrheit. Für Karol Wojtyla, so militant sein Antikommunismus auch sein mochte, war der Westen allenfalls das kleinere Übel. Kommunismus und Kapitalismus waren für ihn nur verschiedene Formen des Materialismus. Und die westliche Demokratie negierte, wie die östliche Diktatur, nur auf subtilere Art den Wahrheitsanspruch der katholischen Kirche. Sub specie aeternitatis, also unter dem Gesichtspunkt der Ewigkeit, war das Bündnis der Kirche mit dem Westen nur eine Episode. Mit dem Untergang des Ostblocks entfiel die Geschäftsgrundlage dieses Bündnisses. In Josef Ratzinger fand der polnische Papst einen Gleichgesinnten. Lange vor dem Fall hatte der deutsche Kardinal den Unterschied zwischen West und Ost relativiert und beide Systeme verurteilt. Ich zitiere: Die beiden großen Rationalismen der Welt, der westlich-positivistische und der östlich-marxistische, haben die Welt in eine tiefe Krise geführt, sagte Ratzinger schon 1978. Als Präfekt der Glaubenskongregation, der Nachfolgebehörde der Inquisition und als Oberhaupt der katholischen Kirche kämpft Ratzinger unerbittlich gegen den Rationalismus. Es geht Benedikt XVI. Nicht nur darum, die Französische Revolution rückgängig zu machen. Es geht ihm darum, die Revolution der Moderne ungeschehen zu machen. Diesen Kampf nenne ich Benedikts Kreuzzug. Nun könnte man einwenden, dass der Begriff Kreuzzug falsch, ja geradezu verleumderisch sei, weil er Erinnerungen an blutige Feldzüge gegen die Feinde der Christenheit weckt. Dazu ist die katholische Kirche heute in der Tat weder fähig noch willens. Und das ist gut so. Doch schon Josef Stalin irrte, als er höhnisch nach den Divisionen des Papstes fragte. Stalins Sowjetunion ist mitsamt dem östlich-marxistischen Rationalismus, das Anführungszeichen, nicht wahr, auf dem Müllhaufen der Geschichte gelandet und daran war ein Papst aus Polen nicht unmaßgeblich beteiligt. Die katholische Kirche bleibt eine geistige Weltmacht und wer sie unterschätzt, wird früher oder später eines Besseren belehrt. Benedikts Kreuzzug ist also ein Kampf um die Köpfe. Benedikts Kreuzzug kritisieren heißt also vor allem, sich der geistigen Grundlagen des modernen Europa zu versichern. Denn Europa ist für Benedikt der Hauptkampfplatz. Hier hatte die Aufklärung ihren Ursprung. Hier ist die Säkularisierung am weitesten gediehen. Und ich zitiere Ratzinger: Dieses dem Namen nach christliche Europa ist seit rund 400 Jahren zur Geburtsstätte eines neuen Heidentums geworden, schrieb Ratzinger bereits 1958. Das heißt, 400 Jahre zurück, es ist 1558, ist also Luther, der hier im Augustinerkloster, wo ich übernachte, angefangen hat. Genau dort sieht Ratzinger die Geburt eines neuen Heidentums und das Ende des christlichen Europa, das er bekämpft. So weit reicht sein Blick. Das jetzt nicht aus meinem Buch zitiert, das ist inzwischen Bemerkung. Der Kampf des Vatikans um einen Gottesbezug in der Verfassung der Europäischen Union war symbolträchtig, auch wenn es vorläufig weder zu einem Gottesbezug noch zu einer Verfassung gekommen ist. Europa soll nach dem Willen Benedikts wieder zu einem christlichen Kontinent werden. Was das bedeutet, schildere ich in diesem Buch. Benedikt XVI. Vergleicht das Europa des 21. gern mit dem Rom des 5. Jahrhunderts, in dem sein verehrter Lehrmeister Augustinus wirkte. Der große Pessimist unter den Kirchenvätern, also Augustinus, ist, Zitat, für mich gar kein Mensch der Vergangenheit, sagt Ratzinger. Vielmehr empfindet er Augustinus, Zitat, als einen Zeitgenossen, ja, als einen Weggenossen meines eigenen Lebens, Zitat Ende. Wie Augustinus vor 1600 Jahren sieht Benedikt heute überall um sich herum Sittenverfall und Vorzeichen des Untergangs. Um es kurz, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen Geschichte studieren, Augustinus lebte also im 6. Jahrhundert, da war das Römische Reich christlich und die Christen dachten, damit sei sozusagen die Endzeit angebrochen und das Reich Gottes nahe, und stattdessen brachen die germanischen Horden über das Reich hinein, und das Reich selbst war, wie uns unser Außenminister belehrt hat, von altrömischer Dekadenz, konnte diesem Ansturm nicht Widerstand leisten. Alles brach zusammen. Ein Jahrhundert später sollten dann die Araber, die muslimischen Araber aus der arabischen Halbinsel kommen und die Kernländer des alten Reichs des Christentums, Palästina, Anatolien, die heutige Türkei, und Nordafrika, wo Augustinus selbst herkommt, der kommt aus der Nähe von Karthago, auch überrennen. Dies war also das, was Augustinus, die Krise, die Augustinus empfand und vorhersah, und im Übrigen auch Benedikt, der Namensgeber Benedikts des 16., der zusammen mit seinen Mönchen beschloss, dieses römische Reich ist nicht zu retten, wir ziehen uns in die Klöster zurück, lasst es doch für die Hunde gehen, wir widmen uns sozusagen dem Dienst Gottes. Wie Augustinus vor 1600 Jahren sieht Benedikt heute überall um sich herum Sittenverfall und Vorzeichen des Untergangs. Ich zitiere: Europa scheint in dieser Stunde seines äußersten Erfolgs von innen her leer geworden, erklärte er 2004 vor dem italienischen Senat in Rom. Diesem inneren Absterben entspricht es, dass auch ethnisch Europa auf dem Weg der Verabschiedung begriffen erscheint. Der Vergleich mit dem untergehenden Römischen Reich drängt sich auf, das als großer geschichtlicher Rahmen noch funktionierte, aber praktisch schon von denen lebte, die es auflösen sollten, weil es selbst keine Lebenskraft mehr hatte. Zitat Ende. In ihrer apokalyptischen Hysterie ist diese Aussage durchaus typisch für den Mann aus Oberbayern. Den Hinweis auf das angebliche ethnische Problem Europas sollte man sich dabei sozusagen auf der Zunge zergehen lassen. Offensichtlich hängt Europas Zukunft in Benedikts Augen davon ab, dass die rassenmäßig richtigen Menschen ausreichend Kinder bekommen. Zuwanderung erscheint dem deutschen Papst nicht als Ausdruck der Anziehungskraft des damaligen Rom und des heutigen Europa, sondern als Beweis innerer Leere und als tödliche Gefahr. Auf die Parallele zwischen dem Imperium Romanum und der Europäischen Union spielt auch Ratzingers gewählter Name Benedikt an. Er bezieht sich auf Benedikt von Nursia, der knapp 100 Jahre nach dem Tod des Augustinus mit seinem Mönchsorden die Grundlagen des christlichen Mittelalters legte. 1000 Jahre dauerte das von Benedikt begründete Zeitalter des Glaubens. Dieses Jahrtausend, in dem die Kirche bestimmte, was gedacht werden durfte, erscheint dem heutigen Papst als goldenes Zeitalter. Mit der Renaissance und der Reformation beginnt in seinen Augen bereits eine Verfallsgeschichte. Heute fordert der Papst die, ich zitiere, Absage an den Fortschrittsglauben und die, ich zitiere, Überordnung der Ethik über die Politik als Grundlage Europas im dritten Jahrtausend. Seine Anhänger nennen dieses Programm die benediktinische Wende. Ich lese ein bisschen weiter. Die Kirche gehört in die Welt wie das Schiff ins Wasser, aber die Welt gehört ebenso wenig in die Kirche wie das Wasser ins Schiff. So pflegte der Pfarrer zu sagen, bei dem ich als Schüler evangelischen Religionsunterricht genoss. Um der Reaktion, ach so, ein Protestant, zuvorzukommen, beeile ich mich hinzuzufügen, auch den katholischen Unterricht habe ich besucht und bei einem Schüler Karl Rahners viel gelernt. Und ich füge außerdem hinzu, ich bin Atheist. Aber das steht hier nicht im Buch, aber das kann ja jeder googeln. Der Spruch des Pfarrers ist natürlich seinerseits eine ungeheure Anmaßung. Und niemand verkörpert diese Anmaßung besser als Josef Ratzinger, der über Gott und die Welt, so der Titel eines seiner Bestseller, nicht nur eine Meinung hat, sondern das letzte Wort sprechen zu dürfen glaubt. Zu Demokratie und Kapitalismus, Vernunft und Aufklärung, Naturwissenschaft und Evolution, Nationalsozialismus und Holocaust, zum Islam, zur Rolle der Frau, zur Homosexualität und zum richtigen Gebrauch von Kondomen. Diese Dinge, und wir können auch sagen zum Missbrauch, dazu gibt es ein Kapitel in meinem Buch, aber ich behandle die Situation in Irland, weil da noch gar nicht diese Sache hier hochgekocht war, aber darüber können wir gern diskutieren. Das gehört durchaus zu dem, was hier zu behandeln und zu verhandeln ist. Darum, diese Dinge gehen freilich nicht nur Theologen an. Um diese Konsequenzen geht es in diesem Buch. Die benediktinische Wende bedeutet Abkehr von der Moderne, Rollback der Aufklärung, Einschränkung der Demokratie, Abschied vom wissenschaftlichen Denken, Schluss mit der Emanzipation der Frau und der sexuellen Selbstbestimmung aller Menschen. Sie bedeutet eine massive Umdeutung der Geschichte und eine Umwertung aller Werte. Sie hat letzten Endes mit dem fundamentalistischen Islam mehr gemeinsam als mit der säkularen Gesellschaft Europas. Benedikts Kreuzzug bedeutet also die Verneinung von allem, was den Westen bei aller Unzulänglichkeit zur liebens- und lebenswertesten Gesellschaft macht, die unser Planet bislang gekannt hat. So lautet die Anklage. In diesem Buch trete ich dafür den Beweis an. Und das tue ich in 8 Kapitel und einer Schlussbetrachtung. Diese 8 Kapitel lauten, nur damit Sie den Überblick bekommen, liebes Buch, für das Sie Propaganda machen, kostet 19 Euro, ein paar zerquetschte. Wieder die Diktatur des Relativismus, Benedikts Kampagne gegen die Demokratie, Sinn wird Unsinn, Wohltat, Plage, Benedikts Umdeutung der Vernunft, Wir sind's nicht, Adolf Hitler ist es gewesen, Benedikt und der Holocaust, die Pius-Brüder und die älteren Brüder, Benedikt und die Juden, Kondome und anderes Teufelszeug, Benedikts Kultur des Todes, da geht es also auch um den Missbrauch, bin gerade dabei, weil das Buch in Italien Gott sei Dank rauskommt, worauf ich mich wie wahnsinnig freue, aber die haben verlangt, dass ich dazu noch ein extra Kapitel schreibe über die jetzigen Missbrauchsgeschichten, habe ich heute Morgen angefangen, muss ich morgen zu Ende schreiben. Es kommt also rein. Und er bewegt sich doch nicht, Benedikt kontra Galileo und Darwin, Regensburg und die Folgen mit dem radikalen Islam gegen die Moderne, totalitäre Utopie, offene Gesellschaft oder Familie Gottes. Um vielleicht ein bisschen jetzt zu sagen, was hier gemeint ist. Nein, also ich glaube, es ist klar, die Pius-Brüder und die älteren Brüder, das Feld ist in Juden, das brauche ich hier, glaube ich, nicht wirklich auszuführen. Benedikt nimmt einen Holocaust-Leugner in die Kirche auf. Den Nachweis führe ich hier, dass das ja kein Zufall ist, dass insgesamt Benedikt aufhören will mit sozusagen mit dem schlechten Gewissen gegenüber den Juden. Kondom und anderes Teufelszeug ist, glaube ich, hier eigentlich auch ist die Sache, die am ehesten klar ist, dass die katholische Kirche, die Sexualmoral der katholischen Kirche vorsintflutlich ist und nicht nur repressiv ist für die Leute, die katholisch sind. Denn es wird ja niemand gezwungen, katholisch zu sein. Wenn es einem nicht passt, kann man austreten. Und die meisten deutschen Katholiken halten sich sowieso nicht daran, das muss man ja auch dazu sagen. Die Familie meiner Frau ist erzkatholisch, die liebenswertesten Menschen, die man sich vorstellen kann, die übrigens, nee, ich meine das auch in keinster Weise ironisch, verzeihen mir sogar dieses Buch, und keins dieser Mädchen geht als Jungfrau in die Ehe. Diese Dinge sind, glaube ich, also relativ klar. Regensburg, die Folgen mit dem radikalen Islam gegen die Moderne ist vielleicht nicht so klar, weil die meisten Leute denken, dass mit der berühmten Regensburger Rede des Papstes der Papst eigentlich den Islam auf unerhörte Weise beleidigt hat. Es gab ja auch die entsprechenden Aufstände in der arabischen Welt. Tatsächlich aber hielten diese gar nicht so lange vor, und inzwischen sind sie, während man immer noch hinter dem armen Kerl her ist, der diese vollkommen harmlose Mohammed-Karikatur gemacht hat, ist alles zwischen dem Islam und dem Vatikan in schönster Ordnung. Und das hat seinen Grund, weil nämlich in dieser Rede und nicht nur dort Benedikt gesagt hat, im Kampf gegen den materialistischen Westen, gegen die gottlose Gesellschaft, gegen die Moralvergessenheit der materialistischen Welt, in der wir gezwungen sind zu leben, sind natürlich nicht Terroristen, aber ist der Islam, auch der politische Islam des Iran und der Vatikan auf derselben Seite. Verbündete. Ich weise das nach und wenn Sie wollen, ich kann auch Zitate bringen. Das ist so. Und dieses Bündnis richtet sich eben, das ist Teil dieser Rückkehr der Religion, von der ich am Anfang gesprochen habe, diese Rückkehr zu Gewissheiten statt Ungewissheiten. Diese Rückkehr richtet sich ja vor allen Dingen gegen die Demokratie, die Benedikt Diktatur des Relativismus nennt. Diktatur des Relativismus. Und der Kampf gegen die Diktatur des Relativismus steht im Zentrum seines Denkens. Man begreift am besten, was Diktatur des Relativismus bedeutet, wenn man überlegt, was wäre denn das Gegenteil? Das Gegenteil wäre Herrschaft der Wahrheit. Benedikt ist der Ansicht, dass die Wahrheit als Kategorie in den politischen Kampf, in das politische Leben wieder eingeführt werden müsse. Und die Wahrheit ist das, was den Religionen, vor allen Dingen der katholischen Kirche, offenbart und durch Tradition gesichert ist. Man hört ja immer wieder, beispielsweise in der Auseinandersetzung mit den Erkenntnissen der modernen Naturwissenschaft, dass die Naturwissenschaft ja bis heute die Evolutionstheorie nicht hundertprozentig bewiesen habe. Das ist eine Kritik der katholischen Kirche und die auch von Benedikt an Darwin. Ja, Himmel, Herr Gott nochmal, das ist ja das Wesen der Naturwissenschaft, dass sie nichts 100% beweist, dass alles widerlegbar bleibt. Finden wir Kaninchen im Präkambrium neben den Dinosauriern, ist die ganze Evolutionstheorie futsch. Aber wir werden wahrscheinlich keine Kaninchen im Präkambrium führen, weil die Evolution eine Tatsache ist. Aber wir könnten es widerlegen. Im Gegensatz eben zur Religion, die nicht widerlegt werden kann, weil Moses ging auf den Berg und empfang die 10 Gebote, weil Jesus war das fleischgewordene Wort Gottes, weil der Papst eben erleuchtet ist durch den Heiligen Geist und weiß, was wahr ist, und zwar 100%. Und das ist der Unterschied zwischen Religion und Naturwissenschaft. Deshalb kann Naturwissenschaft nicht 100% sein, muss relativ sein. Und das ist gut so. Das ist der Unterschied zwischen dem modernen und dem vormodernen Denken. Und das Gleiche gilt im Grunde genommen für die Demokratie, wo eben für diese Diktatur des Relativismus. Der Papst sagt beispielsweise, der Relativismus gestattet mir nicht zu sagen, ich habe auch das Zitat hier drin, dass die Homosexualität eine objektive Störung im Aufbau der menschlichen Natur sei. Eine objektive Störung im Aufbau der menschlichen Existenz, entschuldigen Sie. Das ist also für ihn eine objektive Wahrheit. Beglaubigt durch die Bibel und durch die Tradition der katholischen Kirche. Hingegen sagt die Diktatur des Relativismus, dass ich einem anderen Menschen nicht vorwerfen kann, er sei objektiv gestört. Das ist kein objektiven Maßstab für die Sexualität gibt. Es gibt Dinge, gegen die ich mich schützen will, zum Beispiel Kindesmissbrauch. Aber das nicht aufgrund irgendeiner objektiven Aussage über die menschliche Natur, sondern aufgrund eines Wunsches, Kinder zu schützen, was etwas ganz anderes ist. Nicht aufgrund einer Verurteilung einer päderastischen Neigung, einer pädophilen Neigung, sondern aufgrund eines Wunsches, ein Kind vor ungewollter Sexualität, vor einer Vergewaltigung seiner Persönlichkeit zu schützen. Die Demokratie insgesamt. Deshalb habe ich gesagt, dass das Buch für mich deshalb wichtig ist. Ich könnte sagen, was geht mich der Papst an? Ich merke aber in unserem Land, in unserer Gesellschaft, auf Grundlage auch der Herausforderung durch den radikalen Islam, eine Neigung zu sagen, ja, aber wir müssen uns auf unsere abendländischen Werte besinnen. Es gibt dort Dinge, hinter die wir nicht zurück können. Es ist doch nicht alles im Fluss. Und das ist ganz nah an diese benediktinische Kritik an der Diktatur des Relativismus. Aber selbstverständlich ist die Demokratie in gewisser Weise eine Diktatur des Relativismus, eine relative Angelegenheit. Wenn es sie nicht wäre, bräuchten wir keine mehr Parteiensysteme. Es mag ja sein, dass man als Mitglied der CDU denkt, es wäre toll, wenn es eine Diktatur der CDU gäbe. Wir wissen aber, würde immer die Regierung fördern. Wir wissen aber, dass das, was vor 10 Jahren vielleicht richtig war, weshalb diese Partei an die Macht kommen musste, in 10 Jahren nicht mehr richtig sein kann, weil die Verhältnisse sich geändert haben, weil die Meinung der Menschen sich geändert haben, weil die Partei abgewirtschaftet hat. Es mag die Leute, die mir das Geld zahlen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung nicht passen, aber selbst eine Regierung der Linkspartei wäre nicht immer und ewig gut. Sondern die Demokratie baut auf den Wechsel, baut darauf, dass was heute richtig ist, morgen falsch sein kann. Die Demokratie baut darauf, dass es keine absoluten Wahrheiten gibt, außer dass das formale Gerüst der Demokratie es jedem ermöglichen muss, seine Ansichten darzustellen, auf den Markt der Ideen dafür zu werben und um die Möglichkeit zu kämpfen, sie durchzusetzen. Jetzt kann man sagen, müssen wir denn zulassen, dass Faschisten oder Stalinisten die Demokratie abschaffen? Nein, weil sie ja eben genau diesen Grundsatz nicht akzeptieren, dass, was man auch immer propagiert, die Demokratie bleiben muss. Das heißt, wie die islamistischen Revolutionäre sagen, one man, one vote, one time, so nicht, sondern one man, one vote, und immer wieder. Und auch one woman, one vote, selbstverständlich, vielleicht sogar auch one child, one vote. Also für diese Diktatur des Relativismus, gegen die Verabsolutierung von Wahrheiten, die Benedikt sagt. Und als letztes, ich habe Benedikt nicht kritisiert, weil ich ein Problem habe mit der katholischen Kirche insgesamt. Ich habe nicht ein größeres Problem mit der katholischen Kirche, als ich mit dem Islam habe oder mit bestimmten Strömungen im Judentum oder mit der Religion insgesamt oder mit Scientology oder mit dem Buddhismus. Ich bin ja Atheist. Ich bin ein großer Bewunderer von Richard Dawkins. Aber ich habe kein besonderes Problem mit der katholischen Kirche. Im Gegenteil, ich habe vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, das heißt schlicht und einfach Maria und ist eine Schilderung des Kults der Heiligen Jungfrau, die mit viel Sympathie geschrieben ist. Ja, mit so viel Sympathie, ich hätte mich beinahe selbst bekehrt beim Schreiben, das kommt vor. Nach wie vor halte ich das Christentum auch für eine große zivilisatorische Kraft in der Geschichte, auch eine große antizivilisatorische Kraft, das muss man auch sagen. Niemand kann in Istanbul in die blaue Moschee gehen, ohne zu begreifen, dass auch der Islam eine große zivilisatorische Kraft ist. Es geht also hier nicht um eine Religionskritik, obwohl ich auch die leisten könnte. Es geht hier um eine Haltung, die an die Stelle der Ungewissheiten der Moderne, mit denen wir leben müssen, der Offenheit der Moderne, des offenen Endes, des offenen Ausgangs, des Relativismus der Moderne, der Bereitschaft, immer neu zu denken, die Moderne auszeichnet, Gewissheiten setzen will. Und diese Gewissheiten sind immer schlimm, ob es die stalinistische Gewissheit ist, die nationalsozialistische Gewissheit ist, das Ende der Geschichte also, oder ob es eben, und heute ist das die größte Gefahr, denn die um diesen Blutkern katholische Kirche versammelte Reaktionäre, den reaktionären Wunsch, sich abzuschotten und der Moderne, dem Prozess der Moderne, ein Ende zu setzen und zurückzukehren zu einer Diktatur der guten alten Werte, die ja eben alt sind, aber nicht gut und auch in meinen Augen keine Werte. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Anfang der 60er Jahre, hatte die katholische Kirche, war sie verpflichtet auf ein sogenanntes Syllabus Errorum, also eine Liste der Irrtümer, die ein Katholik nicht bekennen durfte, ohne Gefahr zu laufen, exkommuniziert zu werden. Dazu gehörte beispielsweise die Anerkennung der Demokratie, die Anerkennung der Trennung von Staat und Kirche, die Anerkennung, dass die Gesetze des Staates über den Gesetzen der Kirche stehen. Das spielt zumindest jetzt bei der Missbrauchsgeschichte eine Rolle. Was hat den Vorrang? Dies galt bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, zusammen übrigens mit Dingen wie, die Juden sind das Volk der Gottesmörder, als Lehrer der katholischen Kirche. Im Zweiten Vatikanischen Konzil wollte Papst Johannes der 23. ein sogenanntes Aggiornamento erreichen. Da ist also Giorno der Tag, also Aggiornamento, also eine Anpassung der Kirche an die Moderne. Erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die Kirche zugestanden, dass die Evolutionstheorie mehr ist als nur eine Theorie. Erst mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche anerkannt, dass die Demokratie kein Irrtum sei, wenn es auch bis heute in der katholischen Staatslehre, in dem Katechismus, sie das Wort Demokratie nicht finden werden. Aber sehr wohl den Hinweis, dass alle Staatsautorität von Gott sei. Erst im Zweiten Vatikanischen Konzil wurde die Messe in der jeweiligen Landessprache gehalten, sodass überhaupt das Volk sehen konnte, was da vorne gemacht wurde. Dagegen protestieren die Piusbrüder, wie auch gegen die Entschuldung und Entschuldigung, also Entschuldung der Juden und Entschuldigung gegenüber den Juden. Gab es einen jungen Theologen, der sehr für diese Position gestritten hat. Sein Name hieß Josef Ratzinger. Dieser junge Theologieprofessor Ratzinger, einer der schärfsten Hunde für die Modernisierung der Kirche, erlebte als Professor in Tübingen 68, dass gerade in seiner eigenen theologischen Fakultät die Studenten besonders radikal waren. Das stimmt, überall waren die theologischen Fakultäten Brandherde der Revolution damals. Er bekam einen im wahrsten Sinne des Wortes heiligen Schreck, zog sich an die neu gegründete Universität in Regensburg zurück, wo die Domspatzen sind und sein Bruder der Domkapellmeister ist, also ins gute alte Bayern, wo es solche Studenten nicht gab, und schlug statt der akademischen Karriere dann eine Karriere in der Kurie vor. Er wurde Erzbischof von München und Freising, dann Chef der Glaubenskongregation, also der Nachfolgebehörde der Inquisition, die dafür zu sorgen hat, dass der rechte Glaube in der Kirche halt so. Und das, was er sagt, ist nicht besonders jetzt sagt. Und kurz und gut, dieser biologische Wandel ging einher mit dem Wandel von einem Reformtheologen zu einem Reaktionär. Es ist also weniger, dass er etwas Neues sagt. Es ist mehr, dass er zurückkehrt zu alten Lehren, diese aber intelligenter begründet. Im Grunde genommen will er Vatikan II aufheben und die, denn sehen Sie, grundsätzlich ist Religion, Katholizismus, Islam, Judentum sowieso, nicht mit der Demokratie unvereinbar. Es ist ja, nehmen wir Beschneidung. Ja? Wenn ich nur unbedingt der Meinung bin, als Zeichen meines Bundes mit Gott muss ich mich beschneiden lassen und mein Kind beschneiden lassen, ja Gott, so schlimm weh tut es nicht und hat ja manche Vorteile. Frauen von beschnittenen Männern haben sehr viel weniger im Schnitt Gebärmutterhalskrebs und dergleichen mehr. Das schadet sozusagen niemandem, außer allenfalls dem Beschnittenen, was die meisten leugnen würden. Wenn ich kein Schweinefleisch essen darf, auch wieder die Juden. Okay, ich esse kein Schweinefleisch, mein Problem. Wenn ich freitags immer Fisch esse, mein Problem, schön für die Fischhändler. Wenn ich aber sage, alle müssen beschnitten werden, wenn ich sage, alle dürfen kein Schweinefleisch essen, wenn ich sagen würde, alle müssen freitags Fisch essen, dann ist es ein Problem für mich. Ja? Also, meine Forderung an die Katholische, also, oder nehmen wir die Sexualmoral. Ich kann ja sagen, du darfst nicht verhüten. Bitteschön. Ich kann sagen, ein Priester darf nicht heiraten. Das ist doch mir sowas von wurscht. Ich will ja nicht Priester werden. Wer Priester werden will und heiraten will, okay, bitte, der hat ein Problem. Aber der weiß, worauf er sich einlässt. So ungefähr wie wenn er schon hier im Springer-Journalist werden will und will diese Sachen nicht unterschreiben. Na bitte, dann bewirb dich doch bei einer anderen Zeitung. Also, der Punkt ist ja nicht die Idiosynkrasien der Kirche. Bis hin zu der Frage, glaube ich an die Evolution? Ja, die Kirche sagt, du darfst als Katholik nicht an die Revolution glauben. Und die sagen, ist ja schön doof. Aber wenn die Kirche sagt, und das tut sie, dass sozusagen der Kreationismus neben der Evolution in der Schule gelehrt werden soll, also Hokuspokus neben Wissenschaft, dann greift sie also in das ein, was uns alle angeht. Dieses Buch, also es ist nicht ein Buch gegen das Dogma der unbefleckten Empfängnis Mariens zum Beispiel oder das Dogma der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel. Wir mögen das sinnig oder unsinnig finden. Es gibt einen gewissen Sinn für die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, aber solange das nicht sozusagen Bestandteil des Lehrplans wird, solange geht es mir nicht an. Also Katholizismus, jede Religion ist mit Demokratie vereinbar. Wogegen dieses Buch sich richtet, ist, wenn einer, wie Benedikt sagt, die Demokratie muss sich uns unterordnen. Das ist also das, was sozusagen neu ist, beziehungsweise neu alt. Benedikt hat für diese Positionen eine eigene Begründung. Also, eigen ist zu viel gesagt. Er ist kein origineller Theologe und Denker, leider. Er gilt als origineller Denker. Aber er hat eine, sagen wir, in sich geschlossene, interessante Begründung für seine Theorien entwickelt. Das finde ich schon, man könnte sich dem auseinandersetzen. Die Kritik an der Demokratie, die er entwickelt, dass sie eben eine relativistische, nihilistische Angelegenheit sei, dass sie nicht funktioniere, wenn nicht eine Einigung auf bestimmte ethische Grundlagen ist, die das behauptet ja nicht nur Benedikt, das behaupten viele. Es ist eine interessante Frage. Gibt es Demokratie ohne gemeinsame Werte? Ich behaupte ja, er behauptet nein. Sehr viele Leute außer ihm behaupten außerdem nein. Also es sind Gedanken, die nicht nur für Katholiken interessant sind und deren Widerlegung nicht nur für Katholiken interessant ist. Meine ich. Sonst hätte ich mich gelangweilt beim Schreiben. Ich will eine kleine Anekdote vorwegschicken. Dieses Buch habe ich, also das Konzept dieses Buch habe ich Frühsommer 2008 entwickelt, etwa vor 2 Jahren. Und habe es meiner Agentin gegeben und sie ging dann mit dem Konzept zu den Verlagen. Und ich habe ja für verschiedene Verlage schon geschrieben, auch große Verlage. Und all die Verlage, die mich kannten, sagten zu ihr, ja, wir mögen Ihren Autor, aber muss es gerade dieses Thema sein? Dies war vor 2 Jahren. Das ist nun echt, also das passt nicht. Dabei waren Pro-Benedikt-Bücher in all den Auslagen drin. Das war genau der Grund, warum es nicht passte. Wir waren 3 Runden durch die Verlage. Mittlerweile waren wir bei solch kleinen Verlagen angekommen, dass ich zu ihr sagte, pass auf, ich schreibe ein anderes Buch, ich habe keine Lust, ich gebe dieses Manuskript nicht einem Verlag, das kein Geld hat für Werbung und so weiter und wo das dann ich nur die Arbeit habe und nicht auch noch den Ruhm. Von Geld wollen wir ganz schweigen. Dann ging ich Skifahren und mitten auf der Piste, mitten am Schneesturm, klingelt mein Handy und es ist meine Agentin und sie sagt, sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich sage, keine Ahnung. Und dann erzählte sie mir die Sache mit den Pius-Bildern und dass die ganzen Verlage jetzt bei ihr anrufen und das Buch nun doch haben wollen. Die wollten es dann, dies war also Januar 2009, sie wollten es bis zum April haben. Habe ich dann auch geschafft, aber hat mir auch schon ein bisschen angekotzt. Ich habe gesagt, wenn ihr es damals genommen hättet, hättet ihr es also will sagen, ich glaube, der Einfluss der katholischen Kirche war schon mal größer. Aber man sollte auch nicht glauben, dass die jetzige Krise die katholische Kirche erledigt. Man bemerke nur, wie der sexuelle Missbrauch an einem Internat, Odenwaldschule, sozusagen der Kirche eine Atempause verschafft hat und eine Retourkutsche nach dem Motto, man sieht ja, dass die Reformpädagogik ja auch nicht besser ist, dass die linken Reformpädagogen ja auch Kinder missbrauchen, ist ja auch was dran. Und worum es jetzt zu den Werten geht, es gibt den Gedanken, dass eine Gesellschaft nur dann funktionieren könne, wenn wir alle einen gewissen Konsens haben über die Werte, die in der Gesellschaft herrschen sollen. Das wird besonders in der Auseinandersetzung jetzt mit dem Islam ins Feld gebracht. Dass sozusagen jemand wie Geert Wilders sagt in Holland, dass sozusagen die demokratischen Grundrechte nicht für Muslime gelten, die an ein faschistisches Buch wie den Koran denken. Entweder sie schwören den Koran ab, weil es ein faschistisches Buch sei, oder sie könnten nicht sozusagen teilhaben an der Demokratie. Sie hätten eigentlich auch nicht das Recht, das Wahlrecht. Wer ein Kopftuch trage, mache sich automatisch verdächtig, das hört man auch hier, sozusagen der patriarchalischen Unterordnung der Frau sozusagen das Wort zu reden, was angeblich nicht zu unserer demokratischen Gesellschaft passt. Und so weiter und so fort. Wer also nicht anerkenne als Muslim, dass Schwule gleichberechtigte Teil der Gesellschaft sei, könne nicht teilhaben an der Demokratie. Diese Geschichte scheint ja alles, ist ja sehr populär, weil A, es richtet sich gegen eine Minderheit, B, es sind meistens fortschrittliche Positionen, die vertreten werden. Tatsächlich aber ist das Einzige, was man von muslimischen Mitbürgern verlangen kann, dass sie sich an die Gesetze halten. Mir stinkt es, wie das Bild der muslimischen Frau so ist in den Köpfen vieler Männer. Mir stinkt es, wenn Schüler in der Schule sagen, du schwule Sau, zu Mitschülern, wenn muslimische Schüler das sagen. Aber der Punkt ist, dass was wir verlangen müssen, ist die Einhaltung der Gesetze und die Respektierung demokratischer Spielregeln. Die Gedanken, so will es das Lied, sind frei. Wir verlassen uns darauf, dass wir in der demokratischen Auseinandersetzung, Frauenrechtsgruppen, Frauenhäuser, die schlichte Aufklärung in der Schule, dass das im Laufe einer Entwicklung diese Menschen mehr verändern wird, als diese Menschen uns verändern werden. Die Gedanken sind frei. Sie finden natürlich auch auf der Linken, wenn ich schon hier bin und mit Linken rede, soll ich es auch sagen, der Gedanke, dass es irgendwie einen Grundkonsens geben sollte über Solidarität in der Gesellschaft. Ich sage, warum sollte es einen Grundkonsens über Solidarität in der Gesellschaft geben? Ja, es ist Aufgabe der Arbeiter, und untereinander solidarisch zu sein. Es ist in ihrem Interesse. Es ist nicht im Interesse der Unternehmer, solidarisch mit ihren Arbeitern zu sein. Es wäre im Interesse der Arbeiter, solidarisch mit den Arbeitslosen zu sein. Tatsächlich ist die Gewerkschaft nicht solidarisch mit den Arbeitslosen, sondern verteidigt nur die die Arbeitsstellen derjenigen, die schon Arbeit haben. Das ist aber ein Kampf, der ausgeführt werden muss im Rahmen der Gesellschaft, solange wir die Werte, solange wir die nicht eben nicht die Werte, sondern die Form wahren, solange werden, müssen wir uns nicht einig werden über die Werte. Können wir uns nicht einig, weil, wie Karl Marx sagte, das sein bestimmtes Bewusstsein, mein Interesse, bestimmt das, was ich für den wichtigsten Wert halte. Guido Westerwelle ist nicht ein Schwein, sondern er ist Vertreter einer bestimmten Schicht. Gregor Gysi ist nicht ein toller Mensch, sondern ist Vertreter einer anderen Schicht. So. Und das spielt sich in der Gesellschaft eben aus, das meine ich. Ich meine, dass es insgesamt grundsätzlich eine Tendenz gibt in der Gesellschaft, heute in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, zu sagen, wir müssen uns auf bestimmte Werte besinnen und diese Werte Moral, Anstand, Fleiß, Skepsis gegenüber der Wissenschaft, Skepsis gegenüber der Möglichkeit der Vernunft, die Dinge zu regeln, eine Tendenz zu leugnen, dass Konservatismus und Antisemitismus miteinander immer einhergegangen sind, dass all diese Werte und Haltungen in die Gesellschaft einfließen und dass man versucht, sich auf sie zu verständigen, die sogenannten vorpolitischen Grundlagen des Staates, und dass die katholische Kirche und die Sympathisanten der katholischen Kirche, wie etwa der Schriftsteller Martin Mosebach oder der Zeitungsredakteur Kai Diekmann, diese Werte in die Gesellschaft transportieren. Ja, das meine ich. Wojtyla, Johannes Paul II., war kein Intellektueller. Er war eher ein Mystiker. Sein Motto war Totus tuus, ganz der Deine, und das richtete sich an die Heilige Jungfrau. Er war ein Marienverehrer. Wie er glaubte, hat die Heilige Jungfrau ihn ja auch geschützt bei dem Attentat, persönlich die Kugel abgehalten. Er hat es ja gespürt, die Maria von Fatima. Das sind Dinge, die Benedikt völlig fremd sind. Gleichzeitig war Wojtyla in mancher Hinsicht doch fortschrittlich. Er entschuldigte sich für die Untaten, die Unterlassungen der Kirche gegenüber den Juden. Er hob das Urteil ließ das Urteil gegen Galilei aufheben. Erst unter Wojtyla, das muss man sich vorstellen. Sagte, dass eben die Evolution mehr sei als nur eine Theorie. In all diesen Punkten war Ratzinger schon damals anderer Ansicht. Er hielt eine Rede ausgerechnet an der Sapienza, an der Universität in Rom, wo es später zu diesen Studentenprotesten kam, die wiederum zum Sturz der Links-Mitte-Regierung Prodi führten und so weiter. Die Studenten haben damals vor vier Jahren deshalb dort demonstriert, weil Ratzinger als Chef der Glaubenskongregation an der Sapienza eine Rede gehalten hatte, sozusagen ohne ihn beim Wort zu nennen, gegen Wojtyla, indem er gesagt hat, an und für sich war das Urteil gegen Galileo nicht nur nicht falsch, sondern eigentlich zu milde. Und er hat in der anderen Rede an der Sorbonne explizit das Wort gesagt, es kann nicht sein, dass der Mensch das Produkt eines wahllosen Zusammenspiels zufälliger Mutationen und natürlicher Auslese ist. Das heißt, genau ist das behauptet ja Darwin. Wir sind das Produkt zufälliger Mutationen und natürlicher Auslese. Das heißt, die darwinsche Theorie, die Wojtyla anerkannt hat, hat er schon kritisiert. Allerdings war das nicht zu sehr aufgefallen. Ich glaube, er ist gewählt worden, weil man in der unmittelbaren Nachfolge von diesem heiligen Papst Johannes Paul II. Kontinuität wollte. Und man war nicht bereit, sagen wir, einen afrikanischen oder asiatischen Papst, der dran gewesen wäre. Und ich glaube, dass der Nachfolger Benedikts wahrscheinlich aus Asien und Afrika kommen wird. Aber eins ist sicher, wenn er das tut, dann wird er noch reaktionärer sein als Benedikt. Denn die katholische Kirche, die wir hier kennen, die trotz Bischof Mixa und trotz einiger anderer Reaktionäre insgesamt eine recht angepasste Kirche ist, recht harmlose Kirche. Sie ist nicht typisch für die Kirche in Lateinamerika, für die Kirche in Afrika, für die Kirche in Asien. Diese Kirche ist eine Kirche, die noch glüht, wie der radikale Islam. Und der Papst, der von daher kommt, wird eher in all diesen Punkten radikaler sein als Benedikt, nicht weniger radikal. Nehmen wir an, Sie sind Leiter irgendeiner Einrichtung, eines Heims, eines Kindergartens, so etwas, einer pädagogischen oder jedenfalls einer solchen Einrichtung. Und im Nachbarheim gibt es einen Päderasten, der sich an Kindern vergreift. Und anstatt diesen Päderasten auszuliefern an die staatlichen Behörden, verabreden Sie mit dem Leiter des anderen Heims, dass Sie diesen Päderasten bei sich aufnehmen. Haben Sie diesen Päderasten bei sich aufgenommen, angeblich will er dort eine Therapie machen, wird er sofort in der Arbeit mit Kindern eingesetzt und vergreift sich wieder an Kindern. Nehmen wir an, dieser Heimleiter wäre ein Linker, wie würde wohl die örtliche katholische Kirche über diesen Heimleiter urteilen? Die würden natürlich sagen, dieser Heimleiter ist verantwortlich, im Grunde genommen ist er sogar, ist Strafverhandlung im Amt, ist die erste Sache, der er sich schuldig gemacht hat. Und zweitens, im Grunde genommen, Beihilfe zum Missbrauch an Kindern. So. Genau dies ist aber doch passiert unter Ratzinger in München, als im Bistum Essen ein Priester sich an kleinen Kindern, an Chorknaben vergriffen hat, sich den Schwanz hat lutschen lassen, um auf Deutsch zu sagen, und Ratzinger mit seinem Freund, dem Bischof von Essen, ausmacht, ich nehme ihn in meine Diözese auf, wo der Mann sofort wieder sich, also eingesetzt wird in der seelsorgerischen Tätigkeit, sich sofort wieder an kleinen Kindern vergreift. 86 wird er dann tatsächlich von einem staatlichen Gericht zu 18 Monaten mit Bewährung verurteilt und wird sofort wieder als Pfarrer eingesetzt wird mit den Herz-Jesu-Knaben da oben in Bad Tölz, wo er bis gestern noch als Pfarrer tätig war und erst gestern aufgrund der Berichterstattung des Spiegel und Welt am Sonntag und anderswo suspendiert worden ist. Ja? Ich meine, Sie fragen, ob er als Hetzredner, wenn das an einer Koranschule passiert wäre, dann hätte man doch wohl gesagt, dieser Imam, wenn er nicht den deutschen Pass hat, sofort ausweisen, und niemand hätte lauter geschrien als die Bildzeitung und so weiter. Aber wenn es der Papst macht oder der damalige Erzbischof von München und Freising, dann findet er jemanden, der die Verantwortung übernimmt, nämlich seinen Generalvikar Gruber, der sagt, ich war's. Ein Mann, der diesem Mann, der Ratzinger schon immer völlig ergeben war und alles mit ihm besprochen hat. Und natürlich jetzt sagt, ich war es. Nun ja, wer das glaubt. Da sehe ich eher ein Problem, ehrlich gesagt. Ich bin ja der Meinung, dass jeder Mensch das Recht hat auf radikale Meinungen. Ob die nun links sind oder rechts. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass die Holocaust-Leugnung nicht unter Strafe stehen sollte. Genauso wie es unter Strafe steht, dass die Welt flach ist. Jeder hat das Recht, sich beschuggen. Ja? Nur darf ich niemandem zwingen zu sagen, die Welt ist flach oder es habe keinen Holocaust gegeben oder Maria habe jungfräulich empfangen. Die Meinungen, die er vertritt, sind nicht strafbar. Handlungen? Urteilen Sie selber. Ihr hörtet die Aufzeichnung einer Veranstaltung vom 16. März bei Radio Frei. Zu Gast war Alan Posener und er referierte über sein Buch Benedikts Kreuzzug. Für mehr Informationen zu diesem Vortrag und zu den anderen Vorträgen innerhalb der Veranstaltungsreihe zur Kritik irrationaler Glaubenssysteme findet ihr unter ufo.aranka.de. Viel Vergnügen im weiteren Programm von Radio Frei.